Erster später starb Nahas. Er war der König der Ammoniter. Sein Sohn Hanun wurde der neue König. Zweiter David wollte freundlich zu Hanun sein. Der Vater von Hanun war auch freundlich zu David. David schickte Männer zu Hanun. Sie sollten ihn trösten. Dritter, die Anführer der Ammoniter sprachen mit Hanun. Sie glaubten David nicht. Sie dachten, David will nur unsere Stadt und unser Land ausspionieren. Vierter, Hanun ließ die Männer von David fangen. Er schnitt ihre Bärte ab. Er schnitt ihre Kleider kurz. Dann schickte er sie weg. Fünfter, David hörte davon. Die Männer schämten sich sehr. David sagte, bleibt in Jericho. Kommt erst zurück, wenn eure Bärte gewachsen sind. Sechster, die Ammoniter merkten ihren Fehler. Sie hatten David wütend gemacht. Sie zahlten 1000 Talente Silber an die Aramäer aus Mesopotamien, Macher und Zoba. Sie kauften Wagen und Reiter für den Krieg. Siebter, sie kauften 32.000 Wagen. Auch der König von Macher kam mit Soldaten. Sie bauten ein Lager bei Medeba auf. Die Ammoniter kamen aus ihren Städten. Achter, David hörte das. Er schickte Job und das ganze Heer los. Neunter, die Ammoniter stellten sich vor das Stadttor. Die anderen Könige standen draußen auf dem Feld. Zehnter, Job sah die Gefahr von zwei Seiten. Er wählte die besten Soldaten aus Israel. Er stellte sie gegen die Aramäer auf. Elfter, die anderen Soldaten gab er seinem Bruder Abisai. Sie sollten gegen die Ammoniter kämpfen. Zwölfter, Job sagte, wenn die Aramäer zu stark sind, hilf mir. Wenn die Ammoniter zu stark sind, helfe ich dir. Dreizehnter, sei mutig für unser Volk und unsere Städte. Gott wird tun, was er für richtig hält. Vierzehnter, Job griff die Aramäer an. Die Aramäer liefen vor ihm weg. Fünfzehnter, die Ammoniter sahen das. Sie liefen vor Abisai weg in die Stadt. Job ging zurück nach Jerusalem. 16. Die Aramäer sahen ihre Niederlage. Sie holten mehr Soldaten von der anderen Seite des Flusses. Sophach war ihr Anführer. 17. David hörte das. Er sammelte alle Soldaten von Israel. Er ging über den Fluss Jordan nach Helam. Er kämpfte gegen die Aramäer. 18. Die Aramäer liefen wieder weg. David tötete 7000 Wagenpferde und 40.000 Soldaten zu Fuß. Er tötete auch den Anführer Sophach. 19. Die Leute von Hadarezer sahen ihre Niederlage. Sie machten Frieden mit David. Sie dienten ihm nun. Die Aramäer halfen den Ammonitern nie wieder.